WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, es ist euch, glaube ich, nicht aufgefallen. Wir sind heute sogar 3 Sekunden früher. Das ist doch mal eine tolle Leistung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute wieder. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Gila. Gila ist 54. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Hallo. So, liebe Gila. Ja. Was ist dein Thema? Ja, vorgestern hatte mein Sohn Geburtstag. Er ist 36 Jahre alt geworden. Ja. Und jetzt kommenden Juni habe ich seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem Sohn. Mhm. Warum? Ja, das ist es. Ich kann es nicht genau beantworten. 5 Jahre ist ja eine lange Zeit. Ja, im Juni sind es 5 Jahre. Habt ihr euch denn vor 5 Jahren irgendwie gezofft? Es war mal eine kleine Auseinandersetzung, als ich 50 geworden bin. Mhm. Fing an mit meinem Sohn, mit dem anderen. Mhm. Der wollte mir eine Reise schenken und hat gedacht, naja, dann teilt er sich das zusammen mit seinem Bruder. Ich unterbreche ihn kurz, weil ich gerade im Hinterkopf rechne. Als du 50 wurdest, das war vor 4 Jahren. Sagst, seit 5 Jahren hast du keinen Kontakt mehr. Ja, es wird im Juni. Ach so, entschuldige. 5 Jahre. Genau, das hast du gesagt. Entschuldige, das habe ich jetzt nicht berechnet. Ja, genau. Ja, und er ist dann zu meinem Geburtstag auch nicht gekommen. Er hat dann durch Bekannte mir nur ein Geschenk zugeschickt. Abends um 9:30 ist jemand gekommen, hat mir was abgegeben. Und ich war dann natürlich sehr traurig, weil er wohnt circa 400 Kilometer von mir entfernt. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ich finde es nicht gut, dass du noch nicht mal zu meinem Geburtstag gekommen bist, wo das ein runder Geburtstag war. Was hat er gesagt darauf? Ja, das geht mich einen Scheißdreck an, was er macht. Wenn er kommen will, dann kommt er und ich kann ihn dazu nicht zwingen. Natürlich kannst du ihn nicht zwingen. Wie war denn euer Ton vorher, bis zu diesem Zeitpunkt? Mein Sohn ist eigentlich schon immer sehr verschlossen gewesen, mehr ein Einzelgänger. Und er ist jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Nee, ich meine, wie war euer Verhältnis miteinander, bis es zerbrochen war? Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn er dann verheiratet war oder eine Partnerin hatte, da war ich selten habe ich ihn zum Gesicht bekommen. Mhm. Als er sich dann zum Beispiel von der ersten Frau getrennt hat, da hat er mich sofort informiert und ist gekommen und hat mich ständig angerufen. Und jetzt wieder in seiner zweiten Ehe ist das Gleiche. Er ruft nicht mehr an, er will mit mir nichts zu tun haben und hat sogar gesagt, er hätte keine Mutter und auch keinen Bruder mehr. Ach so, er hat also auch zu seinem Bruder auch keinen Kontakt mehr? Auch keinen. Was ist die Ursache da? Keine Ahnung. Aber ihr müsst doch irgendwo einen blassen Schimmer haben. Aus dem Nichts entscheidet doch ein Mensch so etwas nicht. Ja, er hat einzig nur mit meinem anderen Sohn gestritten wegen dem Geburtstag. Aber das könnte man ja bereinigen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, für alle Zeiten nie wieder Kontakt. Ach, ich habe ihm Briefe geschrieben. Ich habe ihm Weihnachten oder zum Geburtstag Päckchen geschickt. Ich habe natürlich nur die Adresse seiner Firma, wo er Betriebsleiter ist, weil er hat vor ein paar Jahren, also vor 4 Jahren oder so habe ich gehört, ein Haus gekauft. Ich weiß offiziell noch nicht mal, wo er wohnt. Wie war denn früher, als er Jugendlicher war, Kind war, wie war denn da euer Verhältnis miteinander? Eigentlich ganz normal. Wo ist der Vater? ja, der Vater, der wohnt auch hier ein paar Kilometer weiter, aber wir haben, er hat die Kinder nie abgeholt, als die klein waren. Also ich war geschieden, da war mein Großer 3 Jahre alt und mein kleiner Sohn, damals war noch nicht auf der Welt, da habe ich mich schon von meinem Mann getrennt. Das heißt, dein Sohn oder deine Söhne haben zu ihrem Vater keinen Kontakt. Ja. Und dein Kontakt zu dem anderen Sohn, wie würdest du diesen Kontakt beschreiben? Ganz normal. Ganz normal? Ja, ganz normal. Nun sitzt ihr, stelle ich mir vor, dass ihr beiden, du und dein anderer Sohn, dass ihr zusammensitzt und darüber redet. Was ist bloß mit so und so los? Ihr müsst doch, ihr kennt doch nun die gesamte Familiengeschichte en Detail. Ihr müsst doch irgendeine leichte Spur haben, was da los ist. Nein, ich habe zu meinem jüngeren Sohn auch gesagt, bitte, bitte, bitte ruf du mal bei ihm an, weil er, der Große nicht reagiert auf gar nichts, nicht auf Briefe, die ich ihm dann in die Firma geschickt habe. Nicht auf die Päckchen, die ich ihm geschickt habe, absolut gar nicht. Aber mein jüngerer Sohn sagt dann immer, Mutter, er hat einen Mist gebaut und will mit uns nichts zu tun haben, dann muss er kommen. Mir ist das total egal, aber mir nicht. Ich leide ganz, ganz schlimm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich vermisse meinen Sohn wahnsinnig. Zumal... man ja immer ein bisschen mehr damit anfangen könnte, wenn man einen Ansatz hätte, warum das so ist. Ja. Hast du irgendwas falsch gemacht früher mit dem Jungen? Ich weiß nicht. Hast du ihn geschlagen? Also ich war alleinerziehende Mutter. Im Prinzip, ich habe natürlich viele Fehler gemacht. Welche Fehler hast du gemacht? Ja, der hat auch schon mal eine gekriegt. Der hat, gib ich zu, ich war nervlich am Ende, ich hatte kein Geld. Hast du ihn oft geschlagen? Nein, oft nicht. Aber es gab sowas, wo ich dann überhaupt nicht mehr ein- und aus wusste. Wo ich dann Angst hatte, dass die unter die Räder kommen, beide Söhne. Mhm. Abgesehen von diesem Schlagen, was glaubst, was könntest du dir noch vorstellen, was ihn sehr gekränkt hat an deinem Verhalten? Mein Sohn hat sich geschämt, wie ich spreche. Also ich komme ja aus Polen. Mhm. Und wenn ich was anfangen wollte zu reden, da hatte grundsätzlich, da konnten 20 Leute sitzen. Da hatte direkt mich angeschnauzt, auf Deutsch gesagt. Ach so, das Mutter, lern du erstmal Deutsch. Ach so. Kann es sein, dass er sich deinetwegen schämt, auch vor seinem Umfeld, was er jetzt vielleicht hat, vor seiner Freundin oder seinen Bekannten. Das wäre natürlich ausgesprochen mies, wenn daher der Wind wehen würde. Ja, ich denke, ich... Du sprichst doch hervorragend Deutsch, also ganz abgesehen davon mal. Ja, aber er schämt sich. Erstmal habe ich nie gesagt, ich komme aus Oberschlesien, ich komme aus Polen. Mhm. Meine Eltern waren in Oberschlesien damals, ja. Mhm. Aber ich nicht mehr. Da hat es ihn schon immer gestört. Mhm. Dass ich das gesagt habe. Also dann, vielleicht verleugnet er einfach seine Wurzeln, weil er sich für seine Herkunft schämt, was schon schlimm genug ist. Und wenn er sich wegen seiner Mutter schämt, ist es natürlich ein schweres Vergehen, finde ich. Schweres Vergehen. Ich vermisse dich. Das weiß er ja, dass du ihn vermisst. Und das heißt, der erste Schritt müsste eigentlich von ihm kommen. Wie viel Mal hast du ihm jetzt in den Jahren geschrieben? Oder oh, mehrfach. Mehrfach. Mehrfach. Ich habe ihm lange Briefe von 8 Seiten geschrieben. Mhm. Alles Mögliche. Ja. War der Inhalt der Briefe, dass er sich doch bitte melden möge? Ja, sicher. Und dass du gerne mit ihm Kontakt wieder hättest? Ja. Ich habe ihm letzte Woche auch einen Brief, ein Päckchen geschickt, zusammen mit einem Brief an seine Adresse, an seine Firma. Also ein Geburtstagspäckchen. Geburtstagsgeschenk, ja. Und da ist natürlich keine Reaktion gekommen. Nein, da hat er am Montag Geburtstag jetzt, gestern. Ach so, ja gut, so schnell geht's dann nicht. Aber ich vermute mal, da kommt auch kein. Er hat es bestimmt gestern bekommen. Mhm. Und ich habe gedacht, er ruft wenigstens an oder irgendeine Reaktion, aber gar nichts. Weißt du was, Gila, ich weiß ja nun wirklich nicht die genauen Hintergründe, aber vielleicht ist das schon eine ganz heiße Spur, dass er sich für dich schämt. Ich mag es gar nicht aussprechen. So schlimm finde ich das, wenn ein Sohn sich für seine Mutter schämt, aber sowas gibt es immer wieder. Dann ist das für dich ein ganz großes Unglück. Ja. Ein ganz großes Unglück, worüber du gar nicht wahrscheinlich drüber hinwegkommen kannst. Ja, als der fertig war mit dem Studium, Betriebswirt hat er damals gemacht, da habe ich ihm ja gesagt, ich habe ihm auch ein Geschenk gemacht, aber da sprach er noch mit mir einigermaßen. Mhm. Da habe ich ihm auch gesagt, ich bin so stolz auf dich. Mhm. Da hat er vor der ganzen Mannschaft damals auf der Party gesagt, das war aber auch nicht dein Verdienst. Aber ich bin alleinerziehende Mutter gewesen. Ich habe alles versucht, nach Möglichkeit. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin examinierte Altenpflegerin. Ja. Das ist auch ein anständiger und ordentlicher Beruf. Ja, ist mein Lieblings. Ich glaube, so hart das ist, dass du das Klügste machst, wenn du nichts machst. Er weiß Bescheid. Er weiß, dass du gerne Kontakt hättest und er weiß, dass du leidest. Jetzt kannst du nichts tun und du kannst es nicht bewirken. Was auch immer da los ist, er ist der Jüngere und er müsste den ersten Schritt machen und er müsste auf dich zukommen. Ja, ich habe schon drei Suizidversuche hinter mir. Ja, du musst nur, das wollte ich gerade sagen, du musst halt nur sehen, dass du für dich irgendeine Strategie findest, dieses auszuhalten, wenn nicht, also zu verkraften in irgendeiner Form. Das wünsche ich keiner Mutter, aber auch keinem Vater. Das glaube ich. Deshalb, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Deshalb möchte ich, dass jetzt mein Psychologe mit dir spricht und dich in Sachen Strategie und Therapie und so etwas berät, weil ich glaube, dass du da eine persönliche Hilfe brauchst, um damit klarzukommen. Ja, ich habe schon versucht, einen Therapieplatz zu bekommen. Das ist hier bei uns in der Gegend so schlimm. Ja. Ich habe nur Absagen. Dennoch wird er dich jetzt mal informieren, was vielleicht auch für den Fall das Richtige ist und das Beste ist. Ja. Mein Rat ist, dich erstmal zurückzuhalten und kümmere dich zunächst um dich. Indem du bettelst und weinst, kriegst du nicht seine Liebe. Alles weitere, liebe Gila, im Hintergrund mit dem Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich jetzt an. Okay, danke, Domian. Alles Gute von Herzen, liebe Gila. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Und wir machen sofort weiter mit Julia, die ist 22. Guten Morgen, Julia. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Guten Morgen, Julia. Hallo. So, liebe Julia, um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass ich Schulden gemacht habe und jetzt wollte ich eigentlich nur wissen, was du mir da für einen Tipp geben könntest. Weswegen hast du denn Schulden gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin da einfach so reingekommen und habe auf Rechnungen gestellt und das nicht bezahlt. Und wie hoch sind denn die Schulden? 8.000, 9.000 Euro. Wow, das ist natürlich schon eine ordentliche Summe. Ja. Jetzt aber nochmal richtig erklärt. 8.000, 9.000 Euro kommen mal nicht einfach so zusammen. Also das ist seit letztes Jahr am Juni oder am Juli hat es angefangen. Also innerhalb eines Jahres hast du 9.000 Euro Schulden gemacht. Das ist sehr viel Geld. Was hast du dafür gekauft oder konsumiert? Verschiedene Sachen. Ich habe dafür eigentlich Klamotten geholt oder also drei Tablets habe ich mir geholt. Warum gleich drei? Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich aus Langeweile oder ich weiß es selber nicht. Woher hast du das Geld? Also wo hast du die Schulden gemacht? Im Internet. Also du hast die Schulden bei den gewissen verschiedenen Firmen im Internet? Genau. Und ich möchte das ja eigentlich. Ich dachte, ich könnte das alles zurückbezahlen, mache eine Ratenzahlung. Ja, und jetzt ist es halt zu viel geworden. Und also elektronische Geräte, Kleidung, was noch? Töpfe, Geschirr, also auch irgendwie Putzmittel, also auch viele Sachen für den Haushalt. Töpfe, Geschirr klingt fast schon so, als würdest du Sachen kaufen, die du gar nicht so sehr dringend brauchst. Genau, einfach, also es liegen auch viele Sachen einfach in der Ecke rum, die noch nicht aufgemacht worden sind, die noch zu im Karton liegen. Diese 9.000 Schulden sind verteilt bei verschiedenen Firmen? Genau. Ja. Gibt es schon Ärger? Ja, also ich habe schon viele Briefe bekommen und jetzt ist es zum Inkasso weitergegangen. Und wenn ich also das nicht abbezahle, dann meinten die, dass das dass sie beim Richter anrufen, also oder zum Gericht, dass sie da hinkommen. Klingt für mich so, als wärst du eine junge Frau, die neben diesem Problem noch heftig andere Probleme hat. Liege ich da richtig? Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Essstörung und eine Borderline-Erkrankung. Also und eine Essstörung. Wie lange hast du die Essstörung schon? Die habe ich jetzt seit 4 Jahren. Bist du Bulimikerin? Ja. Was machst du beruflich? Momentan gar nichts. Nun ist die Situation ja für dich so rational erstmal klar. Da ist eine Essstörung, ja. seit 4 Jahren schon. Du kaufst sinnlos irgendwelche Sachen ein. Genau. Völlig sinnlos. Ja. Und hast ein Riesenschuldenpaket auf dem Rücken. Was hast du dir denn so für dich schon überlegt, so in den letzten Tagen oder Wochen? Wie könntest du dein Leben ändern? Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht mir entweder eine Arbeit suche, das möchte ich ja auf jeden Fall, oder irgendwie eine Schuldenberatung, wie heißt das? Schuldenberatung. Ja, genau, dass ich mir das aufsuche halt, aber... Aber? Ich traue mich irgendwie nicht. Ich bin an sich auch irgendwie immer sehr schüchtern und... Du sagst, dass du dir eine Arbeit suchst. Hast du eine Ausbildung? Nein, ich habe keine Ausbildung. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe keinen Schulabschluss. Das ist kein Schulabschluss? Nein. Von was hast du bisher immer so gelebt? Ja, peinlich. Eigentlich vom Amt, eher gesagt. Also ich bekomme Kindergeld und Grundsicherung. Ah, das heißt, du hast ein Kind sogar? Nein, ich bekomme... Ach, du hast dein Kind. Ah, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Lebst du alleine? Nein, ich wohne mit meinem Freund zusammen. Ja. Ist für den ja auch nicht gerade das Schönste, so einen Problemfall zu erleben. Ja, genau. Wir streiten uns auch viel deswegen. Du sagst, du hast sogar den Fachbegriff genannt, dass du eine Borderline-Störung hast, eine seelische Erkrankung. Ja. Plus die Bulimie, die Essstörung. Ja. Bist du denn in einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Sagen wir mal so, ich habe schon so viele Therapien hinter mir und... Ach so, du warst früher schon in Behandlungen? Ja, früher war ich sehr oft in Behandlung. Ich habe es aber auch immer abgebrochen, weil es meistens gegen meinen Willen war. Also die Behandlungen waren gegen deinen Willen? Ja. Wie kam das? Ja, viele Klinikaufenthalte, also per Richter wurde das gemacht. Mhm. Oh, da ist aber eine ganze Menge im Argen, ne? Höre ich schon. Ja. Eine ganze Menge. Und jetzt kommen die Schulden auch noch dazu. Genau. Mensch, Julia, da muss aber richtig was passieren jetzt in deinem Leben. Ja, deswegen dachte ich, ruf dich mal an. Und du bist eine junge Frau. Ja. Du bist eine sympathische junge Frau. Danke. So, du hast noch keinen Abschluss und du hast natürlich auch keine Ausbildung. Nee. Du hast eine Erkrankung und hast Schulden. Ja. Da muss man aber jetzt richtig die Arme hochkrempeln und ran ans Leben gehen. Genau. Damit du die nächsten 20 Jahre nicht auch so rum, so absumpfst, sag ich mal. Ja. Da muss man jetzt von verschiedenen Seiten an das Ganze angehen. Du hast es ja richtig gesagt. Du musst zu einer Schuldnerberatung. Genau. Da muss man sich auch nicht schämen. Die Leute da kennen den ganzen Tag nichts anderes als solche Probleme. Die hören noch viel schlimmere Sachen als das, was du zu erzählen hast. Okay. So, die Adressen geben wir dir so gleich. Das ist das eine. Super. So, das zweite ist aber ganz wichtig, Julia, weil ich glaube, dass dieses Schuldenmachen auch mit deiner seelischen Instabilität zusammenhängt. Ja. Dass du wirklich nochmal den Schritt machen musst in eine Therapie oder in eine Klinik. Freiwillig, sonst bringt es nichts. Ja, ich hab mir schon die Klinik am Corso rausgesucht, die ist in Bad Oeynhausen, das ist eigentlich für Borderline und Essstörungen. Ja. Na, immerhin, das hast du schon mal selbst recherchiert. Genau, aber ich hatte auch schon ein Vorstellungsgespräch, war alles super und toll, aber ich weiß nicht, ob ich, also ich traue mich da einfach nicht hinzugehen und eine Therapie zu machen. Julia, komm, jetzt aber mal gut. Was gibt es da zu trauen? Du kannst nur gewinnen. Ja, das stimmt. Aber einerseits denke ich dann wieder, andere Mädchen hätten das vielleicht mehr nötiger halt. Das ist ehrenwert, dass du sagst, aber ich glaube, du sagst es nicht aus ehrenwertem Motiv, sondern aus Feigheit. Ja. Habe ich recht, ne? Das kann sein. Wenn du die Möglichkeit hast, in diese Klinik zu gehen, ich glaube auch schon von dieser Klinik Gutes gehört zu haben, aber das spielt gar keine Rolle. Dann ist das deine Lebenschance jetzt, das zu machen. Okay. Was ist denn dein Traum vom Leben so in den nächsten 10, 15 Jahren? Wie möchtest du gern leben? Ich würde gerne arbeiten und wieder gesund werden, also von der Essstörung wegzukommen, weil das tut einen schon beeinträchtigen. Mhm. Ja, und mit meinen Freunden glücklich leben. So, vielleicht auch mal irgendwann Kinder kriegen? Nicht wirklich. Okay, es muss ja auch nicht sein. Aber du möchtest gerne arbeiten, du möchtest von der Krankheit weg und du möchtest glücklich mit deinem Freund leben. Genau. Das sind tolle Ziele. So, die Ziele erreichst du aber nicht, wenn du den Schwanz einziehst. Ja, das stimmt. Die Ziele erreichst du nur, wenn du dich entscheidest und sagst, ich will das jetzt, ich versuche das jetzt mal. Ich packe meinen ganzen Mut zusammen und gehe in diese Klinik in Bad Oeynhausen. Ja. Und wenn die mir zu blöd kommen, kann ich immer noch gehen, aber ich gehe erst mal dahin. Ja. Weil da die Chance liegt, dass du dieses Ziel erreichen kannst, was du mir gerade erzählt hast. Wenn du das alles nicht machst, gehst du unter, Julia. Dann hast du irgendwann noch mehr Schulden, dann kotzt du noch mehr, hängst nur zu Hause rum und lebst nur von Hartz IV und bist eine völlig frustrierte junge Frau. Und das ist doch eine grauenhafte Lebensperspektive. Genau, und so sieht es ja momentan auch so aus. So, aber das muss ja nicht so heißen, dass das so bleibt. Du hast ja die Chance. Die Chance hast du, es liegt in deiner Hand zu sagen, ich versuche das zu verändern. Ja. Jetzt mach es auch, Mensch. Mach ich ja auch, ich möchte es ja auch. So. Liebe Julia, jetzt rufen wir dich gleich nochmal an. Mein netter Psychologe, der Peter, ruft dich an wegen der Schuldnerberatung. Ja. Und du gehst bitte, bitte nach Bad Oeynhausen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Tschüss, wir rufen gleich wieder an bei dir. Ja. Tschüss, ciao. Die Julia. Tom ist hier, Tom ist 19. Guten Morgen, Tom. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tom. So, was geht's? Um was geht's bei dir? Ja, ich möchte gerne mit dir über meine 2 Wochen verstorbene Schwester reden. Deine vor 2 Wochen verstorbene Schwester? Hallo? Ach, ist die Leitung weg. Das ist aber ärgerlich. Dann machen wir weiter mit Saddam. Saddam, 20, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Morgen, Saddam. Und was geht's bei dir? Also ich wollte erstmal kurz was loswerden zu dem gestern, zu dem Hooligan. Ja, gerne. Ich finde, er sollte sich eigentlich schämen, wie er geredet hat, für seinem Alter auch. Mhm. Er hat sogar auch eine Tochter gehabt und seine Einstellung ist völlig falsch. Also Brutalität, Gewalt hat einfach keine Lösung. Mhm. Ich weiß es am besten, also Leute, die aus zum Beispiel Afghanistan, Irak, Syrien oder die dort jetzt leben, die haben es sehr schwierig und die leben wirklich, in einem Land, genau, wo es Gewalt ist, wo Brutalität ist, wo Leute gefoltert werden. Du hast völlig recht. Es gab heute zum Beispiel schlimme Bilder in den Nachrichten, wie es in Syrien zugeht. Genau, ja. Genau, zum Beispiel das. Oder den Anschlag in Afghanistan zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, auch. Ja. Ja, und er muss froh sein, dass er in einem Land wie Deutschland lebt, wo es keine Brutalität gibt, keine Gewalt gibt, wo die einen Rechtsstaat haben. Mhm. Und da finde ich das völlig falsch, wenn er dann sich mit Leuten irgendwie trifft, um sich irgendwie zu schlagen. Dann soll er lieber in Syrien gehen und sich das angucken, wie schlimm das ist. Finde ich einen sehr guten Hinweis, Saddam. Mhm. Ich entnehme mal deinen Namen, dass du auch irgendwie arabische Wurzeln hast. Ich komme aus dem Irak. Du kommst aus dem Irak. Also ein Land, was wirklich auch gebeutelt ist von schwersten Unruhen, genau, und furchtbarer Gewalt. Mhm. Da hast du recht, wenn man den Leuten erzählen würde, wenn man in Syrien den armen Menschen erzählen würde, hier treffen sich zwei Fußball Verrückte, wobei da geht's, es geht ja gar nicht um Fußball, ja, die sich einfach nur die Köpfe einschlagen, das würden die Menschen dort unten nicht verstehen. Nee, nee. Überhaupt nicht, nee. Ja. Ich wollte kurz zu diesem Thema was sagen. Bitte? Ich wollte kurz zu diesem Thema noch was sagen. Okay, aber du hast wegen was anderem angerufen. Ja, das ist wegen meinem Namen, Saddam. Wegen deines Namens? Ich heiße wirklich so. Ja? Also ich bin mit dem Namen geboren. Meine Eltern haben mir diesen Namen gegeben. Weil damals Saddam Hussein der Boss in eurem Land war. Genau, nee, also das ist eigentlich ganz normal. Also man heißt eigentlich Saddam. Das ist ein ganz normaler Name wie Tom Peter. Ach so, ja. Das ist ein alter Name. Also genau. Jetzt zur Zeit nennen die jetzt nicht ihre Kinder so. Aber meine Eltern haben mich so genannt. Das ist zum Beispiel wie Ansgar. Ein sehr alter deutscher Name, ne? Genau, genau. Ja. Ansgar. Wieso ist der Name für dich ein Problem? Es war früher kein Problem. Problem wurde es erst dann, wo er populär geworden ist. Also wo er berühmt geworden ist. Durch den Diktator. Als Diktator, wo er berühmt geworden ist. Mhm. Also so 2001, diese 11. September, Terroranschläge. Kann ich verstehen, aber das ist doch jetzt, der ist doch jetzt schon wieder vergessen fast, der Mann. Ja, jetzt langsam schon, ja, aber ich meine ja diese Zeiten. Und da war ich ja auch so 10, 11 Jahre alt. Und da war ich ja noch in der Schule, Grundschule. Und da wurde ich mit diesem Namen sehr oft dann auch gehänselt. Gut, das ist lange her. Wie ist es denn heute? Heute ist es jetzt so, dass ich... Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Ich habe meinen Schulabschluss gemacht und ich finde jetzt keinen Job. Jetzt durch diesen Namen finde ich jetzt keinen Job. Ach, weil das glaube ich nicht. Das macht mich sehr unsympathisch. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass du keine Lehrstelle, dass du nicht eine Lehrstelle bekommst, weil du Saddam heißt. Das glaube ich nicht. Weil du hast es ja sehr richtig gesagt und das ist ein alter arabischer Name. Der hat ja nicht nur mit dem zu tun, mit dem Diktator. Und wenn du dich heute irgendwo bewirbst als Automechaniker oder was ich was, da sagt doch kein Meister, nein, das erinnert mich an den bösen Diktator Saddam Hussein. Niemals. Ich weiß es nicht. Also wie reagieren? Ja, erlebst du denn direkte Reaktionen bei Bewerbung oder von etwas älteren Leuten auf deinen Namen? Ja, also zum Beispiel, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe, gucken die mich schon genauer an. Ich sehe ja auch sehr südländisch aus, sehr arabisch auch aus und habe auch schwarze Haare und die gucken schon sehr deutlich. Die sagen mir das natürlich nicht direkt jetzt, dass wir ein Problem haben mit deinem Namen, das sagen die jetzt nicht. Und ich glaube auch schon, dass ich vielleicht noch Chancen hätte. Das wäre auch völlig verrückt, dann, wenn das nicht so wäre. Aber es ist schon ein Problem dann. Also für mich ist das schon ein Problem. Und ich vermute, also ich weiß es nicht 100%, aber ich vermute, dass es aufgrund meines Aussehens dann noch und aufgrund diesem Namen noch... Weißt du was? Ich kann mir eher vorstellen, aufgrund des Aussehens, dass da... Leider und schlimmerweise immer noch Ressentiments herrschen. Wenn du aber meinst, dass das vielleicht doch mit dem Namen zusammenhängt, dann gib dir doch ganz einfach einen anderen Rufnamen, einen anderen Vornamen. Dann stehst du halt im Pass. Im Pass steht's halt drin, aber dann nennst du dich halt irgendwie anders einen normaleren Namen. Doch nicht verboten, sowas? Nee, kann man ja machen. Also wenn man damit offen umgeht und sagt, eben passt, bin ich so, meine Freunde alle nennen mich mit Vornamen so und so, dann wäre die Sache erstmal erledigt. Ich glaube sogar bei ernsthaften Begründungen kann man auch seinen Vornamen nochmal beim Amt wechseln lassen. Aber das ist, glaube ich, ein bürokratischer Vorgang, das dauert ein bisschen. Ich überlege auch sowas schon, ja, in diese Richtung. Ich überlege schon, ob ich sowas machen werde. Also meine Eltern sind dagegen, die wollen das nicht. Weil das für die eine Beleidigung halt auch ist. Die sind sehr traditioneller. Die ist es eine Beleidigung, wenn man sowas macht. Ja, aber ich will dir sagen, wenn du dich unwohl fühlst damit, dann finde ich das auch völlig okay, wenn du das machst. Oder die können mich ja auch so nennen, aber nur in Deutschland zum Beispiel, in Staaten, ne? Können die vielleicht anders heißen dann auch. So, genau, ja. Ja. Ich würde mal in der Richtung nachdenken, weil das darf nicht sein, wenn du bist ein strebsamer junger Kerl, das darf nicht an dem Namen scheitern. Das, und wenn du selbst schon so unwohl, dich nicht wohlfühlst mit dem Namen, dann dann würde ich mir da was anderes ausdenken. Machst ich bin sehr sauer auf meine Eltern, wieso die mich gerade so genannt haben auch. Ja. Wieso kein anderer Name, wieso ein Name eines Diktators. Ja, ja. Das ist so, als wenn man in Deutschland jemanden einen jungen Adolf nennt. Adolf heißt. Ja, ja. Genau. Sehr schrecklich. Ja, das ist wirklich schrecklich. Überleg mal, mit dem neuen Nachnamen, ich glaube, das ist eine ganz gute Richtung. Mhm. Ja? Und vor allem, das Problem ist, ich habe jetzt Probleme zum Beispiel mit den Kurden jetzt auch sehr stark. Mhm. Sehr stark mit den Kurden. Weil die denken sich dann auch, die Eltern. Verstehe. Tolerieren vielleicht Saddam, die mögen ihn. Ich wurde auch viele Gruppen von Kurden zusammengeschlagen sogar. Also noch mehr Gründe, dass du in den anderen Namen reingehst. Genau, also ich muss auf jeden Fall also mach das mal. Was machen und in die Richtung. Da wünsche ich dir viel Glück dabei, Saddam. Ja. Und ich wollte noch ein Kompliment sagen. Ich finde dich als Mensch ein sehr guter Mensch. Also man möchte gerne dich als Vater sogar haben. Also du bist ein sehr toller Mensch für dich. Also auch, man kann sagen, du bist ein Engel. Weil bei mir ist es so, wir kennen das nicht. Ich bin zum Beispiel Moslem und meine Familie ist ja auch Muslim. Wir kennen sowas nicht, dass jemand jemand mit uns über unsere Probleme spricht. Das gibt's bei uns halt nicht. Mhm. Vielleicht mit unserer Mütter, aber mit den männlichen Personen, Sexualität ist ein Tabuthema bei uns. Ja, ich verstehe. Deswegen finde ich das gerade sehr schön. Ich danke dir sehr für das sehr nette Kompliment. Das weiß ich zu schätzen und nimm es gerne an, Saddam. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. 1.31 Uhr haben wir, ihr Lieben. Morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema schmutzig. Und ich möchte gerne mit euch sprechen über schmutzige Berufe, über schmutzige Geschäfte, über schmutzigen Sex. Ich möchte gerne mit und über Messis reden. Ja, und vielleicht auch über Schmutz als Fetisch. Also wenn ihr gerne mit mir über Schmutz reden wollt, wenn ihr ein schmutziges Gespräch mit mir führen wollt morgen, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer, die Leitungen sind unter der bekannten Nummer geschaltet. Thema schmutzig morgen und heute Freitagnacht. Und hier ist Klaus und Klaus ist 46. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus. Um was geht's? Ich habe eine Tochter, 26. Ja. Und die ist 2012 zum Islam konvertiert. Mhm. Und mittlerweile ist das so schlimm geworden, dass wir davon ausgehen, dass wir sie irgendwann verlieren. Und zwar. Wie kam es dazu, dass sie konvertiert ist? Sie hat einen iranischen Freund gehabt und ich glaube, der hat ihr, ja, das so ein bisschen vermittelt, sag ich mal. Es war nicht so, dass man sich Sorgen hätte machen müssen. Sie hat studiert in Dortmund, hat bei einer Obdachlosen Betreuung gearbeitet, war ganz offen, hat nie Vorurteile gehabt. Was hat sie studiert? Pädagogik. Hat aber abgebrochen jetzt. Okay. Und 2012 ist sie nach Adana geflogen. Das ist eine türkische Stadt mit einer großen Moschee. In der Nähe von der syrischen Grenze. Genau. Mhm. Und ich habe parallel gegoogelt, da war ein Heiratsmarkt. Und sie ist dann aus Adana wiedergekommen, hat gesagt, sie hat jemand kennengelernt. Und über Facebook haben wir dann erfahren, am 15. Januar, dass sie hier geheiratet hat, nach muslimischem Recht. Sie hat also dort jemanden kennengelernt? So sieht es aus. Oder, ja. Wir wissen, nicht, wer es ist. Was heißt Heiratsmarkt? Was heißt das? Im Internet stand, dass dieser gläubige Stamm dann Heiratsmarkt veranstaltet. Das heißt, da werden Leute, die ehrbar sind, mit ehrbaren Frauen, ich sag jetzt mal, verheiratet. Und da ist sie freiwillig hingefahren? Da ist sie freiwillig hingefahren. Und hat sich quasi da so als Ware angeboten? So gehe ich von, ich sag mal, ich kann davon nur ausgehen, ich war nicht dabei. Ohne, dass sie vorher da jemanden kannte? Genau. Aber da war sie noch nicht konvertiert? Doch. Doch, da war sie schon konvertiert. Da war sie konvertiert. Da war sie aber von dem Freund schon wieder weg? Genau. Sie hatte mir dann gesagt, sie könnte nur noch mit Kopftuch leben, aber seitdem sie verheiratet ist, kann sie nur noch mit Vollvermummung leben. Das heißt, man sieht nur die Augen. Wo lebt sie denn jetzt? In Dortmund. Ihr Mann lebt... Eine Burka trägt sie? Ja, genau. Also man sieht nur die Augen. Man sieht nur die Augen? Sie hat Handschuhe an, noch schwarze. Ist alles nicht so schlimm, ich sag mal, man hätte mit alles leben können. Wir haben jetzt über längere Zeit immer keinen Kontakt gehabt, einmal zwei Monate, mal einen Monat nicht. Und jetzt habe ich über Weihnachten Urlaub gehabt und habe mal bei Facebook so ein bisschen gestöbert. Ich bin nicht so ein Internettyp normal, der da irgendwas macht. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass sie Seiten bevorzugt und Seiten einstellt, die ganz klar radikal und salafistisch sind. Mhm. Ich hatte den Kollegen gerade schon gesagt, ich habe bei einer Beratungsstelle für Radikalisierung angerufen. Mhm. Die haben mir Sachen erzählt, die auch zutreffen. Sie unterrichtet muslimische Frauen. Mhm. Sie im Internet wird das Wort Dschihad, Symbole von Taliban-Sachen werden da veröffentlicht und solche Sachen. Und die hat halt gesagt, wir kriegen sie da nicht raus. Du hast keinen Zugang zu ihr mehr? Ich hatte letzten Sonntag, hat sie bei mir einen Nachmittag verbracht. Ach. Aber wenn sie denn bei dir zu Hause ist, nimmt sie den Schleier ab? Ja, aber nur da. Nur da. Mhm. Und man kann mit ihr kann Fernsehen gucken, sobald Nachrichten laufen über irgendwelche syrischen Sachen oder sowas. Mhm. Blockt sie sofort. Alles, was amerikanisch und westlich ist, ist schlecht. Wenn du mit ihr darüber sprichst, hast du mit ihr auch darüber gesprochen, was du da entdeckt hast auf der Facebook-Seite? Ja, das ist ihr Überzeugung, sagt sie. Und sie würde auch gerne nach Syrien gehen. Bekennt sie sich denn dazu, dass sie radikal ist? Nein, die sagt zum Beispiel, es gibt ja so ein paar Salafisten-Leute, Prediger, sage ich mal, die ja einschlägig bekannt sind. Und da sagt sie, diese Bekanntheit oder diese Vorurteile würden nur die westlichen Medien. Das sind keine bösen Leute. Was will sie denn, wenn du mit ihr sprechen kannst? Ja, dann wirst du sie ja gefragt haben. Was ist denn dein Ziel? Was möchtest du? Ja, sie möchte ganz klar nach Syrien mit ihrem Mann und den syrischen Brüdern und Schwestern helfen. Wie möchte sie leben? In einem Gottesstaat? Ja. Mhm. Wenn du sie aufmerksam machst, du wirst natürlich argumentiert haben in unserem westlich-demokratischen Sinne. Wie reagiert sie darauf? Meinungsfreiheit, Gleichstellung der Frau, Anerkennung des Grundgesetzes und so weiter. Was sagt sie da? Sie hat für westliche Interessen, also westliche Meinung, hat sie kein offenes Ohr mehr. Sie ist also quasi völlig vom Koran, sag ich mal, die zitiert Klamotten. Die hat zu Hause keinen Fernseher mehr, die haben nur arabische Schriften an der Wand und so eine Sachen. Die will damit nichts mehr zu tun haben. Sie sagt, die Frau muss sich unterordnen und alles, was hier ist, das ist alles nicht richtig. Und Hast du ihren Mann auch schon kennengelernt? Nein. Die Beratungsstelle sagt, es wäre wichtig, dass wir den Mann kennenlernen. Mhm. Nur ich hab die Befürchtung, dass ich da ein bisschen die Nerven verlieren würde zurzeit. Spricht der Mann überhaupt Deutsch? Ja, der ist gebürtig aus Serbien. Ja. Ist dann konvertiert, hat sich in Ägypten oder Saudi-Arabien, weiß ich jetzt nicht genau, 3 oder 4 Jahre ausbilden lassen zu irgendeinem Meister oder ich weiß nicht genau was und hat sie dann jetzt geheiratet. Und also, der ist also muss wohl auch streng gläubig sein. Also 2 Konvertierte? Richtig. Mhm. Was erzählt sie so über ihren Mann? Sie hat nur gesagt, er ist 10 Jahre älter, ist jetzt diplomierter Biochemiker und der würde uns ganz gerne kennenlernen. Und die Eltern von ihm auch. Aber wir sind nicht in der Lage jetzt, meine Freundin, meine ehemalige Freundin und ich, diesen Kontakt herzustellen, weil ich glaube, zurzeit bin ich so emotional. Ich kann es verstehen, Klaus. Ich kann das komplett verstehen, aber das Vernünftige in mir sagt, das ist gut, wenn du den kennenlernst und wenn du auch diese Bande knüpfst zu dem. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, etwas näher an sie auch ranzukommen. Vor allen Dingen, wenn die Beratungsstelle die das auch noch empfiehlt, die haben ja noch ganz andere Kriterien. Ich sage es jetzt mal so intuitiv. Mhm. Wenn die das auch noch dir so sagen. Andererseits kann ich dich sehr gut verstehen. Ich müsste auch extrem an mich halten, da sachlich zu bleiben. Ja, das Ganze ist ja auch, ich sag mal, man kann nicht argumentieren, weil ich sag mal, sie war immer sehr offen. Mhm. Sie hat nie irgendwie ein Vorurteil gegen irgendwas gehabt und jetzt ist sie plötzlich so radikal. Hast du eine Ahnung, das ist dein Kind, deine Tochter, hast du eine Ahnung, warum der Schalter so extrem rumgeklappt wurde? Also ich gehe mal davon aus, dass dieser iranische Freund, Mhm. Der hat so ein bisschen Blödsinn gemacht und dann hat sie Schluss gemacht und dann ist sie in so ein kleines Loch gefallen. Mhm. Und hat dann wahrscheinlich Halt gesucht und ihre Freundin, mit der sie studiert hat, ist zum Islam konvertiert. Mhm. Und ein halbes Jahr vorher habe ich sie gesehen, die Freundin total vermummt und meine Tochter ganz normal angezogen. Mhm. Und vielleicht hat sie da ein bisschen Halt gesucht und ist dann da so ein bisschen hineingeschlittert, wo ich nicht sagen möchte, dass Islam oder so schlecht ist. Nur das, was sie jetzt lebt. Das habe ich schon verstanden, dass du nicht, dass du den Islam nicht kritisierst, sondern die Lebensform, die sie jetzt ausübt. Genau. Und wie gesagt, alles, was westlich ist, sie erzählt mir, die Nachrichten, die wir im Fernsehen sehen, werden hier verfälscht. Mhm. Und das in so einer Überzeugung, dass man sagt, zum Beispiel, wir haben früher mal gerne Cola getrunken. Mhm. Ich trinke keine Cola mehr, weil es ein amerikanisches Getränk ist. Mhm. Mhm. Naja, das klingt wirklich so nach einer sehr intensiven Gehirnwäsche. Genau das Wort habe ich benutzt. Nee, das darfst du ihr gegenüber natürlich nicht sagen. Ich habe gesagt, nee, wir sprechen ja, meine Freundin und ich haben ein gutes, also Ex-Freundin haben ein gutes Verhältnis. Und meine Freundin sagt ganz klar, das ist wie eine Gehirnwäsche, das ist nicht mehr unsere Tochter. Was? Achso, die Freundin ist auch die Mutter der Tochter. Genau. Ihr seid nicht verheiratet gewesen. Genau. Mhm. Und wir haben natürlich Angst, dass wir sie nicht mehr zu greifen kriegen, dass sie irgendwann sagt, deswegen, ihr seid mir zu westlich. Deswegen glaube ich. Ich glaube, dass du sie, wie du das jetzt schilderst, glaube ich nicht, dass du sie mit Argumenten erreichst. Vielleicht das Gegenteil sogar, dass sie zurückschreckt. Deswegen wäre es ganz gut, einfach den Kontakt zu haben und zu halten, vielleicht auch dann über den Mann. In der Hoffnung, dass irgendetwas geschieht und sie weiß, dass die Tür zu euch offen ist und ihr sie dann erreichen könnt. Das haben wir auch immer gesagt. Wenn irgendwas ist, du kannst uns jederzeit anrufen. Du kannst uns, ist egal was ist, wir helfen dir. Mhm. Ist das eigentlich dein einziges oder euer einziges Kind? Ja. Ja. Umso schlimmer. Ja, ja, genau. Und wir wissen nur nicht mehr, das andere Problem ist ja auch, ich sag mal, wenn ich arbeiten bin oder ich mache irgendwas anderes, dann denke ich zwar daran, aber es geht. Aber ich kann fast nicht schlafen, weil sobald ich daran denke, bin ich hellwach und kann nicht mehr einschlafen. Jetzt habe ich bei der Krankenkasse angerufen, die haben mir ein Beratungsgespräch jetzt gegeben. Am 20. Februar bin ich beim Therapeuten, da will ich das mal so ein bisschen aufarbeiten, wenn das geht, ich weiß es nicht. Das wird schwer sein. Aber es ist ja gut, dass du die ganzen Schritte ja schon eingeleitet hast. Du warst bei der Beratungsstelle, du gehst jetzt zu einem Therapeuten. Mehr kannst du auch gar nicht tun. Das ist eine erwachsene junge Frau. Genau, man kann nicht sagen, sie soll das und das machen. Nein, überhaupt nicht. Und man kann sie auch nicht beschimpfen und man kann sie auch nicht massiv in die Ecke drängen, argumentativ. Weil der macht sie ganz dicht und bricht den Kontakt total ab zu euch. Das ist das, was die Beratungsstelle auch gesagt hat. Wir dürfen keinen Druck ausüben. Genau. Das heißt, letztendlich musst du das erstmal so hinnehmen. Du musst freundlich sein. Du kannst vielleicht mal so leichte Argumente vorbringen. Aber einfach alles dazu tun, dass sie nicht aus deinem Blickfeld verschwindet. Geht sie allerdings nach Syrien, ist das natürlich eine Katastrophe. Genau. Und die andere Katastrophe ist einfach, dass er unbedingt möchte, dass sie schwanger wird. Mhm. Ja, dann wird sie wahrscheinlich auch bald schwanger sein. Ja, das Problem ist, sie wird nicht schwanger zurzeit. Sie war jetzt bei einer Frauenärztin, das hat sie meiner Freundin erzählt. Sie ist gesund, das muss wohl an ihnen liegen. Mhm. Die möchten unbedingt mehrere Kinder haben. Mhm. Ich meine, gut, es gibt Schlimmeres. Aber verbindest du da vielleicht die vage Hoffnung, dass er sich sogar von ihr trennt, wenn das nicht funktioniert? Das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er schon mal verheiratet war, 3 Jahre. Mhm. Wie das dann weitergeht, das weiß ich nicht. Gibt es eigentlich Selbsthilfeorganisationen von Menschen, die auch einen anderen Menschen in der Art und Weise verloren haben? Ja, und das Kuriose ist, dass sie mir eine Adresse gegeben hat. Ach. Meine Tochter. Das ist ja interessant. Und sie sagt, und in den Internetseiten wird das auch geschrieben, dass das Beste wäre, wenn wir konvertieren. Ja gut, aber so weit kann es ja nicht gehen. So weit geht es nicht. Nein, so weit kann es nicht gehen. Nein, nein, da wäre dann bei mir auch Schluss mit der Toleranz oder der Freundlichkeit oder der strategischen Überlegung. Das geht nicht. Nur wenn man natürlich im Internet sieht, irgendwelche Sachen von Al-Qaida, was ganz offensichtlich, auch was die Beratungsstelle, ganz offensichtlich radikal und auch schon ins Kriminelle geht. Mhm. Ich will noch mal kurz zwischendurch sagen, falls jemand jetzt zugeschaltet hat, der Klaus, der Anrufer, spricht nicht gegen muslimisch gläubige Menschen, sondern gegen das, was gerade mit seiner Tochter passiert. Ne? Wir stellen das nochmal ganz klar. Ja, das ist auch wichtig, nicht, dass es in sag's nur nochmal so. Aber wie gesagt, man sieht dann Sachen mit irgendwelchen Kriegern und solche Sachen und ich sag mal, dann muss man überlegen, dass das seine eigene Tochter ist, die normal aufgewachsen ist oder sonst irgendwas. Aber man kann das nicht nachvollziehen. Und fehlt jetzt also diese Bereitschaft, ihn kennenlernen zu können. Ich sage es nur, haben das Problem, dass wir nicht. Ich verstehe es. Ich verstehe es und trotzdem würde ich sagen, mach es. Weißt du, wenn sie dir diese Kontaktanzeige gegeben hat, oder den Kontakt da mit der Selbsthilfegruppe, gibt zwei Thesen. Entweder weiß sie, dass dort empfohlen wird, dass ihr konvertieren sollt und sie hofft darauf, dass ihr es tut. Oder aber es ist so ein ganz, ganz versteckter Hilferuf, ein ganz verstecktes Signal, dass sie doch noch ein bisschen bei euch ist. Sie sagt ja auch, sie möchte die Eltern nicht verlieren. So. Deswegen dann tu alles, auch wenn es dir schwerfällt und halte den Kontakt und triff dich mal mit dem Mann. Trefft euch mit dem Mann. Bei aller Schwierigkeit und bei allem Verständnis. Das werden wir machen müssen. Mhm. Mensch Klaus, das tut mir sehr leid und ich ahne die ungeheure Schwierigkeit, in der ihr da steckt, die wirklich nicht so mal ad hoc zu lösen ist. Nee, das Problem ist überall im Leben, wenn man Probleme hat, Geldprobleme, das kann man alles lösen. Mhm. Das ist nicht so leicht zu lösen dieses Jahr. Aber das Ding, wir haben keinen Zugriff, das ist das Problem. Das muss von ihr, irgendwas muss irgendwann von ihr kommen. Ja. Und dann müsst ihr packen, dann müsst ihr zupacken. So können wir es nur versuchen, ja. Dann wünsche ich euch wirklich viel Glück und alles Gute und dass es gut geht. Ich danke. Sehr gerne, Klaus. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. 1:46 Uhr. Gerd, 51. Guten Morgen, Gerd. Hi, grüß dich, Domian. Hallo, Gerd. Um was geht's? Es ist ja unglaublich. Ne? Ich habe ja vorher das Gespräch hier im Telefon mitbekommen. Ja. Und also ich würde dir gerne Jürgen zu dir sagen. Ne? Das kannst du gerne machen. Ich würde auch nicht gerne mit meinem Nachnamen angesprochen werden. Aber ja, ich schon, aber es ist egal. Du kannst es aber machen, wie du möchtest. Ja, natürlich, aber ist ja unglaublich. Ja. Ja, es geht um Folgendes. Ich arbeite bei der katholischen Kirche und ich bin noch im Vertrag da und ich bin seit 10 Jahren mit meiner Lebensgefährtin zusammen, seit 25 Jahren geschieden und ich darf nicht mehr heiraten, sonst werde ich meinen Arbeitsvertrag los. Ja, das alte Lied. Was machst du denn da in der katholischen Kirche? Ich bin Sozialarbeiter und arbeite in einem sozialen Brennpunkt, überregional, also nicht jetzt katholisch zugeordnet, sondern es geht einfach um die Verbesserung der Lebensqualität in diesem Stadtteil. Mhm. Da gibt es evangelische, katholische, muslimische und so weiter Menschen, also überregional. Ich vermute jetzt mal, du bitte nenn es nicht, um jetzt nicht da nicht zu viel Wirbel Staub aufzuwirbeln, dass du unter einem katholischen Träger arbeitest. Richtig. Der aber dann noch fast zu 98% von unseren Steuergeldern finanziert wird. Natürlich. Ja, so, also, das darf man nie vergessen, so ist es. Und aber die Moralvorstellungen, die lieben Herren von den Kirchen oder von der katholischen Kirche in deinem Fall, diese Moralvorstellungen drücken die euch auf. Ja, natürlich. Ja. Sowohl im Arbeitsvertrag, ne, ich muss ja unterschreiben, dass ich den kirchenrechtlichen Bedingungen mich untergebe und obwohl die natürlich öffentlich, also von steuerlichen Mitteln bezahlt werden. Mhm. Und das ist das Problem, aber das ist ja ein Konglomerat, ist das. Mhm. Da glaube ich auch, da ist ja Politik mit involviert und mit der katholischen Kirche, mit den Kirchen und ja. Also wir halten es nochmal fest. Du bist 10 Jahre jetzt mit deiner Liebsten zusammen. Richtig. Du bist ein geschiedener Mann. Würdest du nochmal heiraten, fliegst du raus? Ja, natürlich. Ich bin meinen Arbeitsvertrag los. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was für eine Absurdität das ist. Die, Die Absurdität ist, geht ja noch weiter. Ne? Da finden sich wirklich zwei Menschen in Liebe. Und du möchtest auch gerne nochmal kirchlich heiraten. Ja, in diesem Falle nie mehr kirchlich. Aber du würdest es gerne, wenn du frei wärst. Ja, natürlich. Weil du ein gläubiger Mensch bist. Natürlich. Weil du möchtest vor deinen Gott treten und die Ehe beschließen, weil du diese Frau liebst. So sehe ich das auch. Und der christliche Träger, dein Arbeitgeber, schmeißt dich deshalb raus. Ja. Ein Unding ist das. In meinem Alter und ich würde nie wieder eine Arbeit bekommen. Aber jetzt kommt ja noch ein i-Tüpfelchen drauf. Meine Lebensgefährtin, wir haben sehr, sehr viele schwierige Zeiten durchgemacht. Ne? Mhm. Und zwar hat sie Brustkrebs gehabt. Mhm. Ne? Wir haben die gesamte Therapie durchgemacht. Mhm. Ne? Und also es war eine Katastrophe. Es war die Hölle auf Erden. Mhm. Ne? Und ich würde mal jedem katholischen Christen das gönnen, diese Hölle auf Erden durchzumachen. Und wenn der Wunsch meiner Lebensgefährtin ist, zu heiraten, aufgrund, Nun muss ich nochmal fragen, um das nochmal ganz klarzustellen. Kirchlich heiraten geht nicht, fliegst du raus. Wie geht denn das, wenn ihr nur standesamtlich heiratet? Ja, fliege ich auch raus. Fliegst du auch raus? Absolut. Selbst das akzeptieren sie nicht? Ja. Das ist schon unfassbar in der heutigen Zeit. Also für mich ist das... Ist das traumatisierend. Ne? Mhm. Auch im Fall von meiner Lebensgefährtin. Ne? Die hat die Hölle durchgemacht. Und wir haben wirklich die Hölle durchgemacht. Mhm. Ne? Mhm. Diese Chemotherapie, die hat aufgrund des hormonellen Krebses, ne, hat sie überdimensional einfach die Chemotherapie gemacht. Die hat gelitten. Ne? Da kann man keinem Menschen zumuten. Ne? Also ich finde das äußerst schrecklich. Hast du denn mal mit einem deiner Vorgesetzten über das Problem gesprochen? Kann ich gar nicht drüber reden. Das ist doch statisch. Achso, allein die Formulierung des Wunsches, dann trifft dich schon der Sünden. Es ist statisch, dass eine Wiederheirat für Mitarbeiter in der katholischen Kirche eine Kündigung bedeutet. Mhm. Ja. Gerd, man kann nur immer dazu beitragen, dass man das immer und immer wieder öffentlich macht, diese unfassbare Verhaltensweise. Mehr kann man nicht machen. In der Hoffnung, dass dann irgendwann so ein Aufschrei durch die Lande geht. Vielleicht kommt ja auch durch den neuen Papst da was in die Gänge. Und darum ging's? Nein, ich glaube nicht. Darum ging's mir ja auch, ne, mal auch so aus den eigenen Reihen mal öffentlich zu werden. Ne? Und was ich von diesem Bischof Overbeck halte, von dem Essener Bischof, ne, wie der Rosa von Braunheim angegangen ist. Ne? Das ist auch ein Ding, ja. Und wenn er heute noch versucht, ne, irgendwelche Sachen zu beschwichtigen, ne, ich finde das absolute Doppelbödigkeit, ne, und ist ja genau wie beim ADAC. Manche Sachen kann man einfach da nicht mehr vertrauen. Ne? Also eigentlich ein guter Vergleich, die katholische Kirche und der ADAC. Mit dem kleinen Unterschied, dass die katholische Kirche 20 Jahre sich Menschen unwürdig verhält, den Menschen gegenüber. Menschen verachten verhält in diesen Bereichen. Der ADAC, da gab es ja keine Inquisition zumindest. Ja, Inquisition gibt es ja bis in die heutige Zeit. Ja, übrigens glaube ich. Ich habe ein Bild gemalt in schwierigen Zeiten, ne, um irgendwie einen Katalysator zu finden, so ein Ventil zu finden. Ne? Und ich habe wirklich Inri in Inquisition reingebracht. Mhm. Ne? Also ja. Ich kann das verstehen, dass man da sehr sauer ist, wenn man in der Situation ist, wie du bist. Du bist gläubig, du bist bei dem christlichen Arbeitgeber, du hast eine Frau und kannst nicht heiraten. Wir haben es hier öffentlich gemacht und wir machen es gerne immer wieder öffentlich und hoffe, dass die Kollegen diese Thematik auch immer wieder aufgreifen. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Gerd. Jürgen. Ja. Ich wünsche einen schönen Abend. Dankeschön, Gerd. Wünsche ich dir auch. Schönen Gruß an deine Liebste. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Und hier ist Sabine und die Sabine ist 50. Guten Morgen, Sabine. Morgen, Jürgen. Hallo, Sabine. Um was geht's? Ja, ich rufe an, weil mein Mann heute Morgen gestorben ist. Das tut mir sehr leid. Sonntagabend ins Krankenhaus gekommen, war erst am Donnerstag vor einer Woche erst mal beim Arzt, weil er Luftprobleme hatte. Und ja, da wurden dann eben Samstag, Sonntag so schlimm, dass er von sich aus gesagt hat, wollte einen Krankenwagen rufen, dann ist er ins Krankenhaus gekommen, hat durchgecheckt, alles geräumlich gemacht, getan und dann hat der Arzt dann abends mir noch gesagt, nur mir gesagt, dass der mein Mann wahrscheinlich einen Tumor in der Lunge hat. Keinerlei Vorerkrankungen gehabt oder hat es nicht gemerkt? Er hatte jetzt seit einiger Zeit einen Husten, aber wie gesagt, erst Donnerstag vor einer Woche ist er zum Arzt gegangen, weil dann auch dieser schwere Atemnot dazu kam. Und dann ist er jetzt so schnell verstorben. Ja, was jetzt ich jetzt selbst als Glück ansehe, ne? Weil der Arzt hat mir gesagt, der war so voll, der war beide Lungenflügel schon voll und der Krebs hat sogar schon das Herz angegriffen und Wie alt ist dein Mann geworden? 55. Ja, und wie gesagt, also ich sehe es wirklich als Glück für ihn an, weil er auch wirklich absolut, wir haben noch Patientenverfügung gestern Abend gemacht, dass er wirklich absolut nichts will und ganze Chemotherapie und sowas hätte, also das hat der Arzt mir auch gesagt, nichts mehr gebracht und also das war für ihn. Er war gestern Abend noch ganz klar bei Verstand und konnte die Patientenverfügung machen. Ja, das heißt, ihm war klar, wie schwer krank er ist. Nein, das nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, die Ärzte haben es ihm nicht gesagt. Ich habe immer wieder versucht, einen Arzt zu erreichen, dass ich gehe mit der, also der hat mich gestern quasi nochmal gesagt, er hat Luft in der Lunge, Luft im Ding, im Herzen und alles. Und er hat mir das so rübergebracht, dass ich wirklich den Notarzt, diesen bannenden Arzt angezweifelt habe. Weil dann auch noch gesagt wurde, irgendwie der irgendwas Negatives über diesen Arzt. Und dass ich wirklich gedacht habe, das war jetzt nicht richtig, was er, ich bin relativ, also jetzt natürlich nicht guten, frohen Mutes oder irgendwas, aber ich bin relativ entspannt nach Hause gegangen und habe gedacht, ja, das wird schon wieder irgendwas, es ist wirklich nur, es ist kein Krebs. Und heute Morgen ist er um wie viel Uhr gestorben? Um wie viel Uhr? 10 circa, ich weiß es nicht genau, ich bin um 20:40 angerufen worden. Achso, du warst nicht dann da. Nein. Und das Gute war auch, also das ist gut, ich sage jetzt nur so, aber er hat diese Bronchoskopie bekommen heute Morgen. Hat das alles gut überstanden, ist in den Aufwachraum gekommen und da ist der Puls auf 180 bis 200 gegangen und dann auf einmal auf 0 abgesackt. Dann hat er noch weiter Betäubungsmittel bekommen und der Arzt hat mir versichert, dass er nichts davon nicht ganz, ganz, also so gut wie nichts mit von bekommen hat und das beruhigt mich natürlich enorm. Ja. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben einen Hund. Wir wollten beide keine Kinder, waren uns einig. Und habt ihr denn früher mal oder in der letzten Zeit über den Tod gesprochen? Nee. Nein. Also klar, schon mal. Also es war immer, wir waren immer, vor allem mein Mann, sehr abgeklärt in der Beziehung. Also ja, weil er auch, er hat nicht gesund gelebt, er hat ganz viel geraucht, er hat auch getrunken und er hat auch immer gesagt, ich möchte jetzt leben und ich verpasse mein Geld jetzt und ich weiß nicht, wie alt ich werde. Das hat er schon wirklich so. Dann hat er auch keine Wünsche geäußert, wie er bestattet werden will. Das haben wir geklärt. Er wollte eine Seebestattung und das ist auch das, was mich jetzt so umtreibt. Er wollte eine Seebestattung und ich bin jetzt der Meinung, weil wir sind zweimal im Jahr nach Frankreich gefahren. Dass er unbedingt, dass es in Frankreich passieren muss, weil wir haben unsere früheren Hunde auch da die Asche mitgenommen und da verschreut. Kann man das in Frankreich machen? Das ist ja mein Problem. Ich weiß es nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich weiß ja, dass man in Holland kann man das, glaube ich, machen, ne, die Einäscherung. Ja, also ich glaube, es gibt mittlerweile überall sehr moderne, unkonventionelle Bestatter, die dir sicher auch solch einen Wunsch erfüllen. Wenn du sagst, ich möchte, dass mein Mann da und da seebestattet wird, dann werden die das auch arrangieren. Da bin ich ganz sicher. Wenn du wohnst in einer größeren Stadt? Bochum. Ja, also im großen Umfeld, Ruhrgebiet oder bis hin nach Köln gibt es überall so solche Bestatter. Ist das denn für dich okay, wenn er seebestattet wird? Dann hast du ja keinen Ort. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir uns absolut einig. Nein, ich brauche keinen Ort und wie gesagt, nein, da sind wir uns absolut einig irgendwie. Das tut mir sehr, sehr leid, Sabine. Du bist ja jetzt eigentlich noch im Schockzustand. Wenn man ja, ich verstehe das gar nicht, wie ich so reden kann. Ich war heute bei meiner Mutter und habe fast meine Mutter beruhigt. Und habe geguckt, dass ich nicht weine, weil sie schlimmer ist als ich. Das ist aber normal. Es ist immer so, wenn man so geschockt ist, redet man fast ganz vernünftig. Ja. Liebe Sabine, ich bitte dich jetzt aufzulegen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ich habe da noch so ein paar Ideen für dich, was wir dir noch an die Hand geben können. Super. Bis gleich. Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Henrik Hage und morgen sind wir da mit unserem Thema Schmutzig. Ich möchte gerne mit euch über das Thema, große Thema Schmutzig sprechen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen oder gerne mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht.